tragt die Leere durch die Nacht. Sie erträgt sich so schwer. Ich versinke in all den Gläsern, will schreien, um dich zu spüren. Die Gedanken drehen frei. Warum, darum, na und? Eine Aussicht ohne Aussicht ist Hoffnung ohne Grund. Und ich lass dich gehen. Du gehst ein anderen Weg. Und ich lass dich gehen. Es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Wir haben uns verrannt, gefunden und geliebt, wurden laut und wurden leise, bis der letzte Ton verklingt. Ab hier beginnt die Weite, wir finden nicht zurück. Bin mehr als nur alleine, denn es fehlt ein Stück. Es geht nicht mehr. Du kannst die Welt verändern. Mich änderst du nicht. Du kannst die Welt verändern. Mich änderst du nicht. Danke euch.